was wir hier heute machen, ist die Abschlussveranstaltung einer Reihe, die Stadt im Neoliberalismus, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass es ja nun einige sehr aktuelle Diskussionen über freie Räume in Erfurt, über die Rolle von Kunst und Kultur in dieser Stadt gegeben hat und dass man das eigentlich mal thematisieren müsste, welche Rolle Städte, Privatisierungen, freie Räume in Städten etc. im Zeitalter des Neoliberalismus spielen, also jener Form, aktuellen Form des Kapitalismus, von der einige Leute ja sagen, sie sei am Ende. Da würde ich sagen, warten wir mal ab, was die nächsten Monate noch passiert, dass die Auswirkungen dessen, die sozialen, kulturellen Auswirkungen, nach wie vor spürbar sind. In dieser Reihe haben wir im Prinzip 4 Veranstaltungen inzwischen gemacht und ich erwähne das deswegen, weil ich ja jedes Mal mit Bewunderung feststelle, dass jede Veranstaltung relativ gut besucht war, immer von anderen Leuten. Die erste Veranstaltung war also ein Überblick über welche Rolle Städte im Zeitalter des Neoliberalismus spielen. Bei der zweiten Veranstaltung ging es um das Thema Videoüberwachung. Die dritte Veranstaltung, damit sind wir beim besetzten Haus wieder, die war nämlich im besetzten Haus oben, da ging es um das Buch Besetz deine Stadt, also diese Auseinandersetzung in Kopenhagen, die Häuserkämpfe in Kopenhagen und auch die Frage Stadtentwicklung in Kopenhagen. Und vorige Woche war André Holm hier in Erfurt, der etwas zu sozialen Bewegungen in Städten im Radio Frei erzählt hat. Ich sage das deswegen nicht nur deswegen nochmal, weil jetzt im ganzen Teil neue Gesichter hier sind, sondern auch, weil die heutige Veranstaltung so ein bisschen ein Abschluss ist. Ein bisschen insofern, weil dieser erste Teil beendet ist, aber wir haben auf dem Herweg schon uns unterhalten, dass die Gruppe, die dieses Thema Stadtentwicklung im Rahmen des BUKO sicherlich betreibt, ein neues Projekt vorbereitet, möglicherweise dann im Herbst nächsten Jahres hier nochmal eine Veranstaltung laufen wird. BUKO heißt Bundeskoordination Internationalismus. Und der BUKO trifft sich einmal im Jahr zu großen Konferenzen, im Frühjahr meistens im Mai. Aber das Neue daran ist, dass es eben solche Subgruppen jetzt gibt und da gibt es jetzt ja die Subgruppe Stadt. Diese Subgruppe war denn jetzt so ziemlich alle dieser Subgruppe waren jetzt letztens in Erfurt. Diese Vorträge werden, deshalb steht das Mikro hier, werden vom Radio aufgenommen. Und jetzt freue ich mich, dass wir Ella von der Heide hier begrüßen. Ich habe mit ihr schon ein bisschen länger gesprochen unterwegs und ich habe mir nicht gemerkt, in welchen Ländern sie alle schon war. Ich habe mir mal eingebildet, dass ich schon ziemlich weit gereist wäre, aber nichts gegen das, was sie gemacht hat. Ich freue mich, dass ich heute um das Thema Nachbarschaftsgärten, Guerilla Gardening, Urban Gardening, also was man auch immer dazu sagen will, geht. So ein bisschen als Abschluss der Reihe deswegen, weil es auch hier, und das war der Hintergrund, einen Bezug zur Praxis gibt. Wie kann man Räume in Städten auch für Bewegungen, für die Interessen von Menschen ein Stück zurückerobern? Vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich bin Ella von der Heide und ich gleich mal, um das Rätsel aufzulösen, warum ich schon in so vielen Ländern unterwegs war. Das liegt daran, dass ich seit 5 Jahren nomadisch lebe und auf der Welt umherreise und mich in verschiedenen sozialen Projekten engagiere und hauptsächlich eben als Videoaktivistin oder Dokumentarfilmerin und zum Beispiel 3 Filme gemacht habe über Gemeinschaftsgärten. Können wir gleich mal anfangen. Einen in Buenos Aires, wo es ganz konkret um den zusammengebrochenen Neoliberalismus ging und das Überleben in der Krise, die auf den zusammengebrochenen Neoliberalismus hin folgte. Und die Leute dort haben eben Gemeinschaftsgärten ganz massiv als Mittel entdeckt, um die Krise zu verwalten oder lebenswert zu machen. Dann war ich in Südafrika, habe mir dort auch die Gemeinschaftsgärten angeschaut. Ist ein Land, in dem der Neoliberalismus noch richtig gut funktioniert und für die Leute mit dementsprechend schlimmen Auswirkungen für den Großteil der Bevölkerung. Auch dort sind Gemeinschaftsgärten ein weit verbreitetes Phänomen, um damit umzugehen, mit den Problemen, die entstehen in einem neoliberalen Land. Und dann war ich in meiner Heimatstadt, bevor ich nomadisch wurde, habe ich 10 Jahre lang in Berlin gelebt und habe dort selber auch Gemeinschaftsgärten betrieben und habe die nochmal porträtiert. Das war 2005, 2006 und den Film werden wir auch nachher sehen, wo es auch darum geht, dass dass Neoliberalismus verwaltet wird oder organisiert wird, das Überleben organisiert wird. Wobei da vielleicht der Neoliberalismus natürlich wesentlich abgeschwächter stattfindet als in den anderen Ländern. Ansonsten war ich auch noch in vielen anderen Ländern und habe mir Neoliberalismus in verschiedenen Formen angeschaut und kann dazu auch später gerne noch was erzählen. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Gärtnerin, deshalb der Bezug zu den Gärten, und Stadt- und Regionalplanerin, also Ingenieurin. War das, was ich in Berlin studiert habe, und habe eben meine Diplomarbeit dann zur urbanen Landwirtschaft gemacht in Buenos Aires. Ich wollte eigentlich so anfangen, dass ich sage, oh, ich freue mich so, dass ich hier die letzte Vortragende bin, dass ich auch die erste Frau in dieser Reihe bin. Freut mich auch. Und dass ich nichts mehr zur Theorie sagen muss, weil das ja schon abgehandelt wurde in zumindest den ersten drei Vorträgen. Und mich jetzt da voll aufs Praktische konzentrieren kann. Aber ich habe auch lange genug zu Neoliberalismus und Antineoliberalismus gearbeitet, dass ich da auch was dazu sagen könnte. Vielleicht ist es aber auch sowieso bekannt, dass was Neoliberalismus in den Städten bedeutet. Die unternehmerische Stadt, die verarmten öffentlichen Kassen, die Segregation, die Ausschlüsse, die durch den Neoliberalismus nochmal verstärkt werden und entstehen. Die Informalisierung, aber auch das Bürgerengagement. Wir können uns da auch gerne später nochmal genauer drüber unterhalten. Gibt ja auch viele Theorien dazu, was Neoliberalismus jetzt wirklich bedeutet, was jetzt da ursächlich damit zusammenhängt. Und der Grund, warum ich mich auf die Gemeinschaftsgärten konzentriere, ist der, dass ich finde, dass es wirklich ein mögliches, positives Beispiel ist, wie man eine Gegenstrategie entwickeln kann. Und da gibt es noch andere Projekte, die besetzten Häuser, die Stadtbesetzungen, die selbstgemachten, die freien Radios, die anderen Nachbarschaftsgruppen, die das auch alle erfüllen, dass die auch Gegenstrategien sind. Und ich bin jetzt überhaupt nicht davon überzeugt, dass die ganze Welt Gemeinschaftsgärten machen soll. Aber ich muss schon sagen, dass Gemeinschaftsgärten relativ viele Punkte abdecken in dem Bereich der Gegenstrategien zum Neoliberalismus. Also um mal die einzelnen Punkte auch zu erklären, die sind inklusiv. Also wenn Neoliberalismus Gruppen ausschließt, sind Gemeinschaftsgärten in den allermeisten Fällen einschließende Projekte, wo nicht nur die Nachbarschaft drinnen arbeitet, sondern auch noch die offen sind für mehr Leute, die daran mitarbeiten wollen. Liegt daran, dass es so niederschwellige Angebote sind, dass fast alle Gärtnern können, die meisten Leute haben irgendeinen Bezug zum Gärtnern. In Deutschland gibt es dann gerade eine große Bewegung. Gemeinschaftsgärten in Deutschland heißen in den allermeisten Fällen interkulturelle Gärten. Und sind eben inklusiv in dem Sinne, dass dort interkulturell gearbeitet wird. Und die ersten Gemeinschaftsgärten in Deutschland, die sich als solche interkulturelle Gärten auch bezeichnet haben und gegründet haben, waren in Göttingen. Ist wirklich eine sehr, sehr internationale Gruppe dort, wo am Anfang sogar gar keine Deutsche drinnen waren, die diese ganze Bewegung begründet haben. Sie sind Nachbarschaftsprojekte, gemeinschaftlich, also stehen sozusagen der Individualisierung entgegen, ist ja völlig klar, also werdet ihr sehen im Film. Sie sind solidarökonomisch. Viele Gemeinschaftsgärten haben sowas wie Volksküchen angeschlossen. Viele Gemeinschaftsgärten ernten zu viel, verschenken ihre Ernte. In den allermeisten Gärten wird gemeinsam gearbeitet und die Arbeit nicht direkt in Stunden ausgerechnet oder wer hat wie, also oder der Gewinn nicht nach der effektiven Arbeitszeit dann aufgeteilt, sondern da findet eine Solidarität statt. Ja, es geht um Selbstversorgung. Ganz wichtig in Zeiten des Neoliberalismus ist sogar, wie kann ich dieser vorprogrammierten Krise auch entgegenwirken? Also Kapitalismus als ein Krisensystem und Gemeinschaftsgärten einfach als eine Möglichkeit, diese Krisen auch durch eine reine Selbstversorgung mit Gemüse auch zu überbrücken. Sie sind ökologisch und denken langfristig, auch dem Neoliberalismus völlig entgegensprechend. Also Heike sagt nachher in dem Film, das Raumschiff, was wir hier üben, ist das Raumschiff Kinderbauernhof, da geht es um den Kinderbauernhof, zu manövrieren. Und das bedeutet aber eigentlich, das Raumschiff Welt zu manövrieren. Und sie üben da sozusagen das Denken in langen Phasen, was dem Neoliberalismus völlig fern liegt. Es sind Basisprojekte, ja, ganz klar. Es gibt die Aneignung der Stadt. Also wenn man davon ausgeht, dass Neoliberalismus bedeutet, dass die Stadt nur noch ökonomisch vermarktet wird und Leute, die das Geld nicht mehr haben, sich die Stadt zu kaufen, eigentlich kein Recht auf die Stadt haben, dann sind diese Gemeinschaftsgärten in allermeisten Fällen Aneignungsprozesse. Die allermeisten Gemeinschaftsgärten sind zwar völlig legal entstanden, aber sind oft Aushandlungsprozesse, denen vorangegangen sind. Aber viele, und in meinen Filmen sind das immer die meisten, sind besetzte Gärten, besetzte Grundstücke. Im Berliner Fall sind das die ersten beiden, also es geht um drei Gärten. Der eine ist seit 25 Jahren besetzt und der zweite seit 3 Jahren leider nicht mehr oder zum größten Teil leider geräumt worden dieses Frühjahr. Aber es gibt schon Alternativprojekte. Kann ich dann auch noch was dazu erzählen? Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Guerilla Gardening, die neueste Trendbewegung im Bereich der Gemeinschaftsgärten. Guerilla Gardening, wenn Menschen die Stadt bepflanzen und wirklich gar niemanden davor gefragt haben. Und dann gibt es dann tolle Aktionen wie Saatbomben schmeißen oder die Baumscheiben. Erfurt hat, glaube ich, nicht so viele Baumscheiben, aber in Berlin ist das ein ganz großes Thema. Da hat fast jede Straße Bäume mit großen Baumscheiben und die sind eben in Guerilla Gardening Aktionen bepflanzt worden, fast. Genau. Ja, und natürlich die Ermächtigungsstrategien für Menschen, die sonst die Ausgeschlossenen wären. Gemeinschaftsgärten haben auch immer was mit Gender-Themen zu tun. Die Gartenarbeit ist ganz selten stark oder unterliegt keiner starken Rollenverteilung. Das ist mehr so wie so ein neutraler Raum, in dem alles nochmal ausgehandelt werden kann. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, dass landwirtschaftliche Arbeit im Großteil der Welt von Frauen erbracht wird. Und dieses Bewusstsein spiegelt sich auch in den Gärten wieder. Und das bleibt dann aber immer nicht nur bei der landwirtschaftlichen Arbeit, wie es jetzt da auf dem Land oder in dem Privatgarten wäre, sondern ein Gemeinschaftsgarten, der in den allermeisten Fällen im urbanen Raum stattfindet, hat dann immer noch eine politisierende Wirkung. Werdet ihr auch sehen in dem Film. Die Leute fangen eigentlich an zu gärtnern, weil sie gerne ein bisschen ihre Stadt schöner machen wollen, grüner machen wollen. Und müssen sich dann politisieren, weil sie halt auf Konflikte stoßen, weil sie mit ihrer Nachbarschaft sprechen. Und dieser Ermächtigungsprozess, der funktioniert zum Beispiel eben für Migrantinnen für Frauen ganz toll. Ja, das war soweit gingen jetzt erstmal die Gegenstrategien. Das sind noch lange nicht alle. Gemeinschaftsgärten sind toll. Aber was ich ja auch noch erzählen muss, ist, dass Gemeinschaftsgärten sogar selber ein bisschen neoliberal sind. Ein Garten ist einfach ein Garten, da kann man ziemlich schnell, praktischerweise immer alles rein interpretieren. Und eigentlich, ja, können Gärten eben auch schnell zu einem Instrument neoliberaler Politik werden. Ganz klar ist es, wenn man an diese Stadtverschönerung denkt und plötzlich muss alles hübsch werden für die Touristen. Ich habe gehört, dass das in Erfurt auch ein großes Thema ist. Ja, und da werden Gemeinschaftsgärten wirklich auch dafür benutzt. Der zweite Punkt ist der, dass gerade diese Verschönerung, wenn eine Stadt noch kein Geld hat, da irgendwas hinzubauen oder sich gerade keinen Verkäufer gefunden hat, dann ist es oft eine Zwischennutzung, die angeboten wird. Und Zwischennutzung mag der Neoliberalismus sehr gerne, weil die kurzfristig sind und man schnell da dann, wenn die Bodenpreise steigen, das Stück Land auch wieder verkaufen kann. Ja, und da eignen sich natürlich Gärten super. Kann man schnell wieder abräumen. Bürgerarbeit. Gemeinschaftsgärten sind Ehrenamt in den allermeisten Fällen. Und werden auch als solche promoted und unterstützt. Und der Neoliberalismus, wie hieß das noch? Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Der braucht das Bürgeramt und der braucht die Ehrenarbeit, sonst würde die Gesellschaft ja nicht funktionieren. Also klar, wenn man sich nur auf das Formalökonomische bezieht, dann würde die Gesellschaft ja zusammenbrechen. Da braucht es immer noch einen großen, möglichst unsichtbar gemachten Teil der Reproduktionsarbeit. Und Neoliberalismus versucht auch immer, diesen ganzen Ballast des nicht ganz so toll ökonomisch Verwertbaren abzugeben. Und ja, das kriegen wir ja alle mit, die Aufwertung des Ehrenamtes. Und da spielen Gemeinschaftsgärten eine große Rolle drinnen. Werdet ihr sehen, im letzten Garten, Frauke diskutiert das dann in dem letzten Gartenbeispiel. Ja, außerdem ist es natürlich eine informelle Strategie und da gilt dasselbe jetzt einfach nochmal. Ohne einen großen informellen Bereich würde diese Formalwirtschaft nicht so schön funktionieren und so schön Geld produzieren. Für mich sind diese Punkte aber dieser neoliberalen Interessen, die sich in den Gemeinschaftsgärten finden, aber eigentlich eher Chancen. Und worauf es ankommt, ist, das zu diskutieren und die Bedingungen zu klären, unter denen man trotzdem Gemeinschaftsgärten macht. Für mich persönlich sieht es so aus, als ob es da wesentlich mehr Gegenstrategien gibt und nur ein paar pro-neoliberale Punkte. Und für mich sind das Punkte, wo man sozusagen innerhalb des Bösens nochmal selber was drehen kann. Gibt es aber auch andere Meinungen dazu. Frauke versucht das auch am Ende vom Film so ein bisschen abzuwägen. Kenne ich auch noch mehr Beispiele. Südafrika ist da eigentlich ein super Beispiel dafür, wo alle Gemeinschaftsgärten eigentlich von oben geplant sind, den Leuten zur Verfügung gestellt wurden. Und wo ich den Film gemacht habe, war ich auch echt so, oh nein, soll ich da jetzt überhaupt einen Film drüber machen, über solche Entwicklungsprojekte, über so Befriedungspolitik durch Gemeinschaftsgärten. Aber was ich dort ganz klar gefunden habe und was ich auch finde, dass es für Berlin auch gilt, ist, dass sobald so ein Garten dann läuft, sich da ein eigener Prozess entwickelt, was ich vorhin erzählt habe mit der Politisierung. Und einfach durch diese Subsistenz und die Selbstversorgung durch den Garten auch so ein gewisses Freiheitsbewusstsein erarbeitet wird und natürlich in der Gemeinschaft, sodass sich das immer umdrehen lässt, das Verhältnis. Aber können wir nachher gerne drüber reden. Ist vielleicht auch bei dem besetzten Haus diskutiert worden mit den Beispielen aus Kopenhagen. Ja. Ah ja, okay. Na gut, ist so ein bisschen ähnliche Problemlage da. Genau, ich würde sagen, schauen wir uns erstmal den Film an und nachher würde ich mich über eine Diskussion freuen und viele Fragen.